In New York wurden die Bildhauer mit dem Petrosino-Denkmal fertig und es wurde auf dem Calvary Cemetery in Queens eingeweiht. Pater Chadwick, der Kaplan des NYPD, sprach den Segen. Der Mann, der hier ruht, war ein wahrer Sohn der Menschen, verkündete er den versammelten Polizisten. Es tobt ein Kampf, dem man sich nicht entziehen kann. Zwischen den Mächten der Finsternis, der Anarchie und des Aufruhrs und denen von Licht, Gesetz und Ordnung. Die Rede von Chief Captain Richard Enright war persönlicher und emotionaler. Schlaf gut, tapferer Petrosino, edelster Toter der Stadt. Schlafe hier am Busen einer dankbaren Stadt, in Sichtweite ihres geschäftigen Treibens, in Hörweite ihrer vielfältigen Stimmen, sicher bewahrt in den Herzen der Menschen, für deren Rettung du alles gegeben hast. Andere Pläne wurden geändert. Der New Yorker Abgeordnete, der Bombenattentate mit dem Tod hatte bestrafen wollen, zog seinen Vorschlag nach reiflicher Überlegung zurück. »Ich wohne in einem Blackhand-Bezirk«, erklärte er der Presse, »und weiß, wozu die Kerle fähig sind. Soll doch jemand aus der Provinz die Vorlage einbringen?« Der Vorschlag kam nie zur Abstimmung. Die Angst vor der Black Hand hielt an. Zwei Wochen nach Petrosinos Tod kam Detective Salvatore Santoro vom Brooklyner Italian Squad nach Hause und fand dort eine schriftliche Kündigung seines Vermieters vor. Santoro sollte mit Frau und Kindern bis zum 1. April ausgezogen sein. Als er den Vermieter nach dem Grund für den Rauswurf fragte, gab dieser zu, seit dem Mord an Petrosino zu fürchten, der Bund könnte sein Haus in die Luft jagen, weil dort jemand vom Italian Squad lebte. Santoro musste eine andere Bleibe finden. Immer noch gab es Razzien in mutmaßlichen Unterschlupfen des Bundes. Der Bürgermeister der Vergeltung fürchtete, riet Commissioner Bingham, eine Zeit lang Urlaub zu nehmen, bis die Aufregung über den Krieg gegen die Black Hand sich gelegt hat. Bingham weigerte sich. Eines Abends fuhr der Commissioner auf dem Weg zu seinem Büro in der 300 Mulberry Street an einer dunklen Gasse vorbei. Ein Schuss fiel. Die Kugel zischte so dicht an Bingham vorbei, dass man es als Wunder ansah, dass er nicht erschossen wurde. Das Projektil bohrte sich ins Gebälk eines Gebäudes auf der anderen Straßenseite. Polizisten schwärmten aus und suchten nach Indizien.